Der Gang ins Kino war schon immer ein triebhaftes Erlebnis im Schutz der Dunkelheit. Die Entdeckung des anderen Menschen, nackte Haut und Sex sind seit Anbeginn ein fester Bestandteil der optischen Medien. Die Geschichte des Films ist deshalb auch die Geschichte des Sexfilms. Oh, Larry. Ja. Ja, oh. Oh. Oh, ja. Kaum hatte sich das Kino am Anfang des 20. Jahrhunderts in Hollywood etabliert, meldeten sich auch schon Sittenwächter und Zensoren zu Wort, die den Verfall der sozialen und moralischen Werte unserer Gesellschaft befürchteten. Der Erwachsenenfilm war geboren. Als ich Mitte der 80er Jahre zum ersten Mal einen Film von Doris Wishman sah, wusste ich wirklich nicht, was ich davon halten sollte. Es war im Thalia-Kino in Berlin-Lankwitz, Kino 4. Der kleine Saal mit vielleicht 50 Plätzen, in dem immer Erwachsenenfilme liefen. Manchmal Horror, meistens Sex. Sehen Sie einen neuen Film über eine völlig neue Art von Sex. Sehen Sie Dinge, von denen Sie bisher nur geträumt haben. Hier herrschte Gedeckzwang. Das heißt, man zahlte nicht für den Film, sondern für ein Gedeck, also ein Bier oder Sekt. Dazu vielleicht Salzstangen oder Erdnüsse. Und Damen hatten in Begleitung eines Herrn freien Eintritt. Der Film hieß Teuflische Brüste. Hey, Baby, wach auf. Oh, Larry, hast du mich erschreckt. Baby. Larry, du willst doch nicht schon wieder. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Aber immer, wenn ich deine Glocken sehe, schlägt mein Klöppel aus. Oh. Dann komm, du Glöckner von Notre Dame. Bis zu diesem Tag hatte ich eine bestimmte Vorstellung davon, wie ein Kinofilm auszusehen hat. Geprägt war diese Vorstellung durch regelmäßige Kinobesuche und den Genuss von Filmen im Fernsehen und auf Video. Doch das waren normal gemachte Filme. Normal gedreht, gespielt, geschnitten. Mainstream-Filme. Und jetzt kam dieses ganz neue Kinoerlebnis mit dem irrwitzigen Titel Teuflische Brüste. Hätten Sie gedacht, dass die weibliche Brust, seit Eva bekannt als der Ursprung allen Lebens, auch eine tödliche Waffe sein kann. Ein solcher Film lief in einem Kino. Für ein zahlendes Publikum. Diese wackelnde Handkamera und die holprige Schnittarbeit, diese amateurhafte Schauspielerei. Warum sah man die Darsteller nie im Bild, wenn sie sprachen? Stattdessen sah man ihre Hinterköpfe oder irritierend wahllose Naheinstellungen von irgendwelchen Gegenständen im Raum. Ein giftgrünes Telefon, eine hässliche Vase mit Plastikblumen, geschmacklose Auslegeware aus den 70ern. Und dann diese haarsträubende Geschichte. Kurzum, es war ein Erweckungserlebnis. Ein Tor ging auf in eine völlig andere, alternative Kinowirklichkeit und den Schlüssel hatte eine Frau in meine Hände gelegt. Regie, Buch und Produktion von Doris Wishman stand im Vorspann von Teuflische Brüste. Wer war dieses Teufelsweib? Oder war das ein Pseudonym? Diese Doris Wishman war doch in Wirklichkeit bestimmt ein Mann. Fragen über Fragen, auf die ich unbedingt Antworten finden musste. You. Do you know that bad girls go to hell? Satan Was a Lady von Jörg Buttgereit. Wer auch immer sich hinter dem Namen Doris Wishman verbirgt, das Talent der Dame als Regisseurin bewegt sich jedenfalls sehr nahe am Nullpunkt. Mit diesem Satz wird Doris Wishman in dem 1983 erschienenen Filmbuch Pioniere des modernen Sexfilms abgeurteilt. Schon damals spukte mir der Gedanke im Kopf herum, einmal etwas Richtiges über diese Frau Wishman zu machen. Vielleicht ein Hörspiel fürs Radio. In den nächsten Jahren versuchte ich, so viele Filme von Doris zu sehen, wie ich nur konnte. Besonders überrascht war ich darüber, dass 8 ihrer insgesamt an die 30 Kinofilme sogar in deutschen Lichtspieltheatern gelaufen waren. Der nackte Reigen. Im Paradies der Nackten. Nackt im Sommerwind. Ich will dich ohne. Zauberstab zur Selbstmassage. Sinnliche Lippen. Teuflische Brüste. Ein super heißes Ding. Erst Jahre später fand ich im inzwischen erfundenen Internet einen Eintrag, dass Doris Wishman leibhaftig bei einem Filmfest in New York aufgetreten war. Ladies and gentlemen, my next guest tonight is a filmmaker who has been called the queen of sexploitation. Between 1960 and 1978, she made over 24 films, including such classics as Deadly Weapons, Nude on the Moon, and Bad Girls Go to Hell. And you know they do. Fresh from retirement, please welcome the queen of sexploitation, Doris Wishman. Über die Veranstalter bekam ich tatsächlich Kontakt zu einem Manager von Doris. Ich war begeistert und fragte, ob ich Doris vielleicht in Miami, wo sie inzwischen bei ihrer Familie lebte, besuchen dürfte. Für ein Interview. Ich hatte Glück. Ich habe mit Doris gesprochen. Sie hat angewilligt, Ihnen ein Interview zu geben. Im Pink Pussycat. Doris wollte mich in einem Laden empfangen, in dem sie noch bis vor ein paar Jahren gearbeitet hatte. Wie ich später erfuhr, war das Rentensystem in Amerika und die Tatsache, dass sie ihre Ersparnisse in dem leider gefloppten Horrorfilm A Night to Dismember versenkt hatte, dafür verantwortlich, dass Doris mit knapp 90 Jahren noch ein paar Dollar dazu verdienen musste. Der Laden hieß Pink Pussycat Boutique, ein Sexshop in Coconut Grove. Umringt von bunten Dildos, sexy Reizwäsche und Pornovideos stand sie plötzlich vor mir. Ladies and Gentlemen, Doris Wishman. Hi, ich bin Doris. Doris war sehr, sehr klein, etwa 1,50 Meter. Sie hatte sich extra schick gemacht, war frisch frisiert und trug einen Pullover mit Leopardenmuster. I'm a total bore. Ich bin total langweilig. Are you recording this? Already? Nehmen Sie das jetzt schon auf? Ja, das Tonband läuft. Aber bitte, keine Fotos von mir machen, hm? Höchstens mit Sonnenbrille. Wie hast du mich hier überhaupt gefunden? Das war nicht einfach. Ich kann dir aber jetzt schon sagen, dass mein Leben nicht besonders interessant ist. Nun, die Tatsache, dass Sie diese Filme gedreht haben, ist interessant. Sie sollen ja mindestens 30 Filme gedreht haben. Kann sein. Momentan arbeite ich gerade an meinem neuesten. It's called Dildo Heaven. Dildo Heaven? Dildo Heaven. Findest du den Titel zu hart? Ich könnte ihn zur Not noch ändern. Nein, nein. Wann haben Sie angefangen, Filme zu drehen? Das war 1960. Meine ersten Filme habe ich in Nudistencamps gedreht. 1960, Hide Out in the Sun. 1961, Nude on the Moon. Und Diary of a Nudist. 1962, Blaze Star Goes Nudist. 1963, Gentlemen Prefer Nature Girls und Playgirls International. 1964, Behind the Nudist Curtain und The Prince and the Nature Girl. Wie sind Sie ausgerechnet auf Nudistenfilme gekommen? Ich habe vorher als Filmdisponentin in der Verleihfirma meines Cousins Max gearbeitet. Wir hatten einen Film mit dem Titel Strange People. Es ging um Nudisten ohne Scham, wie unser Poster versprach. Der Film hat gutes Geld eingespielt. 1954 kam ein ganz besonderer Film in die Kinos. Garden of Eden von Max Nosek, einem Deutschen. Der erste farbige Nudistenfilm. Ein großer Erfolg. Aber es gab Probleme. Der Film wurde als obszön eingestuft und sollte verboten werden. Walter Bibo, der Produzent, wollte das nicht hinnehmen und ging vor Gericht. Die amerikanische Verfassung garantiert das Recht auf freie Meinungsäußerung. Auch für die Produzenten von Nudistenfilmen. Was soll an nackten Volleyballspielern bitte unmoralisch sein? 1957 fiel das Urteil. Freispruch für Garden of Eden. Begründung? Nacktheit sei an sich nicht obszön, wenn sie nicht in sexualisierter Form dargestellt wird. Von da an war der Verleih von Nudistenfilmen kein Problem mehr. Und daraufhin haben Sie dann beschlossen, selbst Nudistenfilme zu produzieren? Genau. Nachdem Jack, mein erster Mann, 1958 an einem Herzinfarkt gestorben war, wollte ich etwas anderes machen. Etwas, das mich rund um die Uhr beschäftigt. Ich dachte, wenn ich über den Vertrieb von Filmen Bescheid wusste, kann das Produzieren von Filmen doch nicht so schwer sein. Aber Vertrieb und Produktion haben rein gar nichts miteinander zu tun. Ich hatte einfach keinen Schimmer vom Filmemachen. Normalerweise läuft das genau andersherum, oder? Filmemacher wissen, wie man Filme dreht, aber nicht, wie man sie verkauft. Für Hide Out in the Sun hatte mir meine ältere Schwester Pearl $10,000 geliehen. Ich habe ein Drehbuch geschrieben über diese Gangster-Bankräuber, die sich in einem Nudistencamp verstecken. Und dann habe ich das gedreht. Aber was dabei herauskam, war total schlecht. Einfach nur schlecht. Ich lag nachts im Bett und dachte, naja, wenn ich meiner Schwester für den Rest meines Lebens $10 die Woche zurückzahle, hat sie irgendwann ihr Geld zurück. Schließlich habe ich ihr die Wahrheit gesagt und sie hat mir nochmal $10,000 gegeben. Ich habe alles nochmal gedreht und diesmal wurde der Film fantastisch. Sie sind bekennende Autodidaktin? Ich habe so ziemlich alles selbst gemacht. Erst das Drehbuch geschrieben, dann Schauspieler und Crew ausgewählt, Drehorte beschafft und Regie geführt. Der Schnitt ist meine große Spezialität. Erst beim Schneiden entsteht etwas aus dem Nichts. Leider habe ich zwei linke Hände. Deshalb brauchte ich einen Cutter zur Unterstützung. Aber der hat das exakt so gemacht, wie ich wollte. Nur die Kamera habe ich nie selbst bedient. Das war mir zu kompliziert. Und waren Sie damals selbst Nudistin? Nein, war ich nicht. Um ehrlich zu sein, war ich ganz schön erstaunt, als ich zum ersten Mal in so einem Nudistencamp war. Obwohl, die Menschen dort waren wundervoll. Die Frau, die das Camp führte, meinte, meine Crew und ich müssen auch nackt sein, wenn wir dort drehen wollen. Unter keinen Umständen, habe ich geantwortet. Wir waren also nicht nackt. Die Nudisten natürlich schon. Es war eine interessante Erfahrung. Kritik vom katholischen Filmdienst zu Diary of a Nudist, auch bekannt als Nature Camp Confidential, Nature Camp Diary oder Nudist Confidential aus dem Jahr 1961. Produktion, Drehbuch und Regie Doris Wishman. Deutscher Verleihtitel Der nackte Reigen, freigegeben ab 18 Jahren. Nicht feiertagsfrei. Read the story on page one about the lovers of the sun. Read the story in the news about the sun lovers blues. Der Chef einer amerikanischen Zeitung gibt einer Reporterin den Auftrag, einen Brandartikel über ein Nudistencamp in Florida zu schreiben. Stacy, not 60 miles from where we are standing now, there's a nudist camp. Oh, you think it's funny? A nudist camp. Just what have you got in mind? I want real inside information. I want a reporter to spend a few weeks in that camp seeing what goes on. That sounds like a good idea. Who do you think will do it? You. Me? Oh, no, you don't. You must be out of your mind. You expect me to join one of those camps? Become a nudist? Das Mädchen fühlt sich aber von der luxuriösen Anlage und den ach so natürlichen Menschen so angetan, dass sie bald eine überzeugte Nudistin wird. Als seriöse Journalistin fühlt sie sich natürlich nur der Wahrheit und nicht den Wünschen ihres Chefs verpflichtet, schreibt begeisterte Berichte und wird daraufhin entlassen. Nobody cares if I live or die. No one to care if I laugh or cry. Der Chef will nun selbst die Artikelserie in seinem Sinn fortsetzen, wird aber selbstverständlich auch zur Nacktkultur bekehrt und kommt daneben zu einem Happy End mit seiner Reporterin. Das Filmchen gibt seine Meinung über Nacktkultur geradezu als Evangelium aus. Seinem überhitzten Bekehrungseifer dürfte jedoch das Bildmaterial entschieden entgegenstehen. Was hier an unästhetischen Frauenformen gezeigt wird, bietet keinen erotischen Anreiz und keine Verlockung zu ähnlicher Freikörperkultur. Wie dokumentarisch diese Nacktschau ist, merkt man an den einstudierten Mädchenposen sowie den durch normale Badefreuden weiß gebliebenen Körperteilen. Dazu hat der Film derartige Längen, dass das Publikum vorzeitig das Kino verlässt. Eine so aufdringliche und verlogene FKK-Werbung erfordert trotzdem scharfen Widerspruch. Pädagogisches Urteil abzulehnen. Meine Familie stammt ursprünglich aus der Ukraine, aus Taraschtscha. Dort hießen wir noch Wischnowski. 1903 wanderten meine Eltern in die Vereinigten Staaten aus, wo ich am 1. Juni 1912 als jüngstes von 5 Kindern geboren wurde, in New York, der Bronx. Mein Vater verkaufte damals Futtermittel für Pferde. Es gab ja noch Pferdefuhrwerke in New York. Es ging uns nicht schlecht. Anfang der 30er Jahre wollte ich unbedingt auf eine Schauspielschule. Zu dieser Zeit hatte ich meinen Namen bereits von Wischnowski in Wishman geändert. Schließlich war ich ja eine echte Amerikanerin. Ready for countdown. Minus 10, 9, 8, 7, 6. Mein zweiter Film, den ich im Nudistencamp gedreht habe, spielt übrigens auf dem Mond. The beginning of a new and unbelievable adventure. Der Wissenschaftler Dr. Jeff Huntley hat viel Geld von seinem Onkel geerbt und baut mit seinem Mentor Dr. Nichols eine Mondrakete. Auf dem Mond entdecken sie eine nur aus barbusigen Frauen bestehende außerirdische Zivilisation, angeführt von einer graziösen Mondkönigin mit telepathischen Kräften. Die Mondkönigin erlaubt den Männern in diesem Paradies Fotos all ihrer nackten Damen zu machen, bevor sie wegen Sauerstoffmangel zurück zur Erde fliegen müssen. Leider vergessen die beiden Männer in der Eile ihre Fotokamera und niemand daheim auf der Erde glaubt ihre fantastische Geschichte. See, man's secret dreams come true in Nude on the Moon. Hi, mein Name ist Charles Davis Smith, aber Doris hat mich immer Chuck genannt. Meine ersten Erfahrungen als Kameramann habe ich bei der Luftwaffe gesammelt. Danach habe ich für kommerzielle Filmproduktionen als Cutter gearbeitet. Dort habe ich mich dann immer bei den Produzenten beschwert und gesagt, also ich bin zwar kein Kameramann, aber das, was ihr mir hier zum Schneiden vorsetzt, könnte ja selbst ich besser drehen. Das hatte zur Folge, dass ich für die nächsten 3 Jahre als Kameramann bei Industriefilmen gearbeitet habe. Ich hatte 2 16mm Bolix-Kameras. Dann habe ich eines schönen Tages diesen Typen getroffen, der zu mir sagte, Hey, Chuck, ich kenne da diese Frau, die braucht einen Kameramann. Würdest du einen Spielfilm für sie drehen? Klar, warum nicht? Dann geh doch mal rüber zum Bürogebäude der Paramount in New York und rede mit ihr. Ich bin also rauf bis nach oben in ihr Büro und da saß sie dann vor mir. Doris Wishman. So habe ich sie kennengelernt. Und wir haben sofort angefangen zu drehen. Bad Girls Go to Hell und Sex Perils of Paulette waren die ersten Filme, glaube ich. Sie haben als Frau in einer von Männern dominierten Filmbranche gearbeitet. Wie haben die Männer auf Sie reagiert? Heute gibt es ja viele Frauen in Männerberufen. Aber damals war das schon ungewöhnlich. Es war sehr herausfordernd. Aber ich war eine frustrierte Möchtegern-Schauspielerin. Das hat sicher geholfen. Ich habe einfach hart gearbeitet. Das ist alles. Ich würde mich allerdings nicht als erfolgreich bezeichnen, denn ich habe nicht besonders viel Geld gemacht. Erfolg wird immer an der Höhe des Verdienstes gemessen. Was hat sich am besten verkauft? Exploitation-Filme. Das englische Wort Exploitation lässt sich mit Ausbeutung oder auch Nutzbarmachung übersetzen. Der Exploitation-Film ist eine Gattung in Spielfilmlänge, die besonders reißerische Grundsituationen ausnutzt, um mittels exploitativer Darstellung von Sex und Gewalt affektiv auf den zumeist männlichen Zuschauer zu wirken. Du, du und du. Ihr wisst doch, dass Mädchen wie ihr zur Hölle gehen. Schlechte Mädchen. Leichtsinnige. Mädchen, die mit ihrer Leidenschaft nicht mehr fertig werden. Kritik vom katholischen Filmdienst zu Bad Girls Go to Hell aus dem Jahr 1965. Produktion, Drehbuch und Regie Doris Wishman. Deutscher Verleihtitel Ich will dich ohne. Freigegeben ab 18 Jahren. Nicht feiertagsfrei. Es gibt manche gewagte Szenen auf der Leinwand. Aber auch eine wie diese? Eine Szene aus dem Film Ich will dich ohne. Eine schaurige Moritat aus amerikanischen Großstädten. Eine junge Frau, die in recht lässiger Kleidung ihre Hausarbeiten verrichtet, wird vom Hausmeister vergewaltigt. Sie erschlägt diesen, flieht nach New York, gerät dort an einen gutmütigen Kerl, der sie jedoch im Suff mit einem Ledergürtel schlägt. Ein Film, der nicht weniger brutal ist als das Leben selbst. Ich will dich ohne. Lauernde Männer. Verrückte Kerle. Hinterlistige Ganoven. Von ihrer Gier getrieben. Betrunken und haltlos hetzen sie Frauen, die für sie nichts als Freiwild sind. Ein Film von erschreckender Realität. Sie kommt dann bei einer Lesbierin unter und wird schließlich, ausgerechnet bei einer gelähmten Dame, deren Sohn Kriminalbeamter ist und die Untersuchung des von ihr begangenen Totschlags leitet, Hausmädchen. Ein Film, der nichts beschönigt, nichts versteckt. Nichts verfälscht. Doch all das entpuppt sich dann als böser Traum, den sie in einer Morgenstunde, nachdem ihr Mann zur Arbeit gegangen war, bei einem Nickerchen hatte. Sie steht auf, bringt den Mülleimer genau wie in der Traumfolge vor die Wohnungstür. Der Hausmeister lauert tatsächlich auf sie, vergewaltigt und erwürgt sie. Ein Film, über den man nicht begeistert ist, für den man starke Nerven besitzen muss. Warum gehst du fort? Du weißt, ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Dieser amerikanische Film ist eine Hintertreppengeschichte. Dramaturgisch und schauspielerisch von einer so unbedarften Machart, wie man sie selbst bei oberflächlichster Unterhaltung heute nicht mehr vermuten möchte. Es ist kein Film der leichten Unterhaltung. Es ist ein Schocker für Leib und Seele. Ein Film, der sie so bald nicht wieder loslässt. Mit dem sie sich erst auseinandersetzen müssen. Trotzdem müssen sie diesen Film sehen. Sie müssen ihn sehen. Modern ist der Streifen nur in der breiten Schilderung der Vergewaltigungen, körperlichen Züchtigungen durch den Betrunkenen und den vielen unmotivierten Aus- und Anziehszenen. Das Machwerk weist sich dadurch als eine billige Spekulation auf sexuelle Neugier aus, für deren Anschauen sich jeder zu schade sein sollte. Trotzdem müssen Sie diesen Film sehen. Sie müssen ihn sehen. Den Film »Ich will dich ohne«. Die meisten Filme haben wir bei Doris zu Hause gedreht. In Queens oder je nachdem, wo sie gerade gewohnt hat. Normalerweise lief es so. Die Crew, also Doris, ich und mein Assistent, der beim Tragen der Lampen half, trafen uns mit den Darstellern bei Doris. Dann fragte ich, okay, was drehen wir heute? Und Doris sagte, setzt euch erst mal hin, ich erzähl's euch. Also setzten wir uns aufs Sofa oder auf den Boden und warteten auf Instruktionen. Es gab nie ein Drehbuch, das wir vorher hätten lesen können. Doris hatte lediglich ihr gelbes Notizbuch und hat sich dann vor Ort in ihrer Wohnung ausgedacht, was wir an diesem Tag drehen. Also ich möchte, dass sich diese beiden hier unterhalten. Was sollte das bedeuten? Ich konnte mir erst nichts darunter vorstellen. Also nahm ich einfach die beiden Schauspieler ins Bild. Erst beim Drehen sagte Doris den Schauspielern, was sie will und was sie sagen sollen. Erst jetzt wusste auch ich, worum es in der Szene geht. Ob es eine Liebesszene oder eine Horrorszene werden sollte. Jetzt konnte ich das Licht entsprechend anpassen. Bei den Schwarz-Weiß-Filmen habe ich meistens nur das Licht an die Decke geworfen und auf ausreichende Belichtung geachtet. Oh ja, schön. Das ist wunderbar. Oder auch nicht. Dann habe ich weiter experimentiert, bis Doris glücklich war. Ich glaube schon, dass Doris vorher darüber nachgedacht hat, was sie drehen wollte. Denn schließlich hat sie uns ja an dem Tag extra zu sich bestellt. Sie hat sich also zumindest entschieden, dass wir in ihrer Wohnung filmen. Oft war die eine Seite ihres Apartments der eine Drehort und die andere Seite ihres Apartments war ein anderer Drehort. Sie sagte dann zu dem Schauspieler, du kommst hier durch die Eingangstür rein. Okay, ich versuchte herauszufinden, was sie zeigen wollte. Na, du hast ja den Schlüssel gefunden. Mike! Dann kommst du hier rüber und setzt dich an den Esstisch. Jetzt kannte ich zumindest den Handlungsort. Und dann sagst du deinen Text. Mein Text? Was ist denn mein Text? Fragte die Schauspielerin verdutzt. Ich spreche ihn dir beim Drehen aus dem Off ein und du wiederholst ihn einfach. Vielleicht bekommt sie auch ein Kind von dir. Wenn du noch einmal in diesem Ton über Sarah sprichst, kannst du was erleben. Kapiert? Das ging, weil wir ja ohne Ton gedreht haben. Trotzdem hat Doris die Schauspieler den Text wiederholen lassen. Nein, das klingt nicht richtig. Du sollst es auch nicht so sagen. Sie hatte eine genaue Vorstellung davon, was sie von den Schauspielern erwartete. Obwohl wir keinen Ton aufgenommen haben, weil alles später von professionellen Sprechern synchronisiert wurde. Na los, komm. Ich will dich nicht umbringen. Das wäre viel zu fein für dich. Most of the people that I worked with couldn't speak properly. And while it's more costly to dub, at least I felt that it was made for a better film. Doris' Regiestil ist sehr intuitiv und zuerst irritierend. Ich merke, dass sie eine Vision davon in ihrem Kopf hat, was sie auf der Leinwand sehen möchte. Aber sie wirft alles über den Haufen, sobald wir drehen. Mitten in einer Szene sagt sie plötzlich... Warte, ich möchte, dass du das doch anders machst. Und das, nachdem wir geprobt, die Einstellungen vorbereitet haben und schon drehen. Ich habe einen Freund, ein bekannter Kameramann, der mit sehr berühmten Regisseuren gearbeitet hat. Ich werde hier natürlich nicht den Namen Francis Ford Coppola erwähnen. Aber er arbeitet genauso und macht seinen Kameramann damit wahnsinnig. Francis richtet eine Einstellung ein. Wir leuchten sie aus, die Kameras laufen und mittendrin bricht er ab und sagt, nein, pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Und dann muss man alles nochmal machen. Die Filme von Doris bilden also gewissermaßen einen Mikrokosmos im Makrokosmos der Filmindustrie ab. Im Laufe der Zeit habe ich mich an ihre Arbeitsweise angepasst. Ich habe gelernt, Filme im Doris Wishman-Stil zu drehen, in ihrer Wohnung, den Wishman Studios. Meistens habe ich zuerst einen Titel. Too much too often. Satan was the lady. A night to dismember. Später denke ich mir dazu eine Handlung aus. Das mag lächerlich klingen, aber so funktioniert das. Was hat damals so ein Film gekostet? So um die $250,000, schätze ich. Das ist nicht besonders viel. Und das ging auch nur, weil ich ja alles selber gemacht und mir nicht die üblichen Gagen ausgezahlt habe. Ich habe nur das genommen, was ich zum Leben brauchte. Doris erzählt den Leuten ja, dass sie in den 60er Jahren Budgets von um die $100,000, manchmal sogar $250,000 pro Film hatte. Nun, das wage ich zu bezweifeln. Die Schauspieler bekamen von Doris $100 am Tag. Wie viele Schauspieler hat so ein Doris Wishman-Film? Eine Handvoll vielleicht. Ich bekam als Kameramann sogar $150 pro Tag. Bei den Schwarz-Weiß-Filmen in den 60er Jahren haben wir vielleicht 2 bis 3 Tage gedreht. Dann verschwand Doris für eine Weile. Sie hat Material gesichtet, mit dem Schnitt angefangen und mich dann wieder angerufen. Hier ist Doris. Können wir noch ein paar Tage drehen, Chuck? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir an einem kompletten Film länger als 5 bis 7 Tage gedreht hätten. Doris hat auch immer Aufnahmen aus ihren anderen Filmen wiederverwendet. 7 Drehtage war das Maximum. Zu den Gagen kommt das Filmmaterial und Laborkosten für die Filmentwicklung. Ich habe da selbst Filme gemacht und habe inklusive Material und Laborkosten nie mehr als $5,000 für einen Film ausgegeben. Ich weiß also nicht, wofür Doris die übrigen $95,000 von ihrem angeblichen $100,000 Budget ausgegeben hat. Glauben Sie, man merkt Ihren Film an, dass Sie von einer Frau gemacht wurden? Woran sollte man das merken? Nun ja, wie steht es denn um die Rolle der Frau im Filmgeschäft? Sicher hat sich da inzwischen einiges getan. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass Frauen in einigen Bereichen nicht so versiert oder geeignet sind wie Männer. Aha. Und welche Bereiche sollen das bitte sein? Mir ist schon klar, dass ich sowas besser nicht sagen sollte. Und die Frauenrechtlerinnen werden mich dafür hassen. Aber ich habe das Gefühl, dass Männer gerade in der Geschäftswelt unternehmerisch erfolgreicher sind. Sie sind einfach risikobereiter. Frauen sind da zu vorsichtig. Das müssen sie wohl auch sein. Ich glaube nicht an die sogenannte Befreiung der Frau. Natürlich sollte eine Frau das gleiche Gehalt wie ein Mann bekommen, wenn sie die gleiche Arbeit leistet. Aber Frauen können eben manchmal nicht den gleichen Job machen wie Männer. Dafür können Frauen andere Dinge besser. Ja, aber was bedeutet das in Bezug auf ihre Arbeit? Schließlich würden viele Männer doch sagen, eine Frau sollte keine Sexploitation-Filme machen. Du bezeichnest meine Filme als Sexploitation? I never made any sex pictures. Never made any sex pictures. No, so where does this queen of sexploitation come in? And every film that was ever made is an exploitation film, because as soon as it's advertised, it becomes exploited. Okay. Der Sexploitation-Film ist ein Subgenre des Exploitation-Films, in dem hauptsächlich sexuelle Handlungen dargestellt werden. See sex without shame. See lust. Raw, naked violence. In the boldest and most intimate scenes ever shown on any screen. Im Gegensatz zum Pornofilm wird der Geschlechtsakt hier nur simuliert und Geschlechtsteile werden nicht in erregtem Zustand gezeigt. These are the women who fight for their men. For another man means another dollar. They have no scruples. They're corrupt and immoral. As their passions run riot. Im Vergleich zum Erotikfilm nimmt die sexuelle Darstellung jedoch einen höheren Stellenwert in der Handlung ein. If you want to see a film that strips away all conventions, that dares to tell all, then you must see Another Day, Another Man. Okay. In Another Day, Another Man oder Sinnliche Lippen gibt es ein paar Sexszenen. Sehen Sie die vielen Frauen, die ihm alle nur als Experimente dienen. Sehen Sie zu, wenn diese Frauen vor Sehnsucht nicht mehr ein- noch auswissen. Kritik vom katholischen Filmdienst zu The Amazing Transplant aus dem Jahr 1970. Produktion, Drehbuch und Regie Doris Wishman. Deutscher Verleihtitel Sinnliche Lippen. Wiederaufführungstitel Lippen der Lust. Freigegeben ab 18 Jahren. Nicht feiertagsfrei. Ich möchte, dass Sie den Penis von Felix an mich verpflanzen. Nein. Dieser Mann war verrückt nach Sex und den bösartigsten Ausschweifungen. Er konnte seine Begierde nicht unter Kontrolle bringen. Nach erfolgreicher Penistransplantation trägt ein Mann das Geschlechtsteil seines Freundes, eines legendären, früh verstorbenen Frauenhelden. Aber ich weiß jetzt, Asa ist ein ziemlich durchtriebener Junge. Sag sowas nicht. Was? Lass mich sofort los, du Dreckschwein! Warum schlägt er dieses Mädchen? Nein! Warum tut er das? Weshalb tötet er? Das Organ entwickelt ein beängstigendes Eigenleben, dem bald auch die Geliebte zum Opfer fällt. Das ist das Mädchen, welches er liebt. Und die er tötet. Warum? Sehen Sie einen neuen Film über eine völlig neue Art von Sex. Nun ist dem Träger die Polizei auf den Fersen. Leider keine ironische Komödie, sondern ein ernst gemeintes Schundprodukt. Er war dämonisch und bestialisch zugleich. Man konnte ihm nicht widerstehen. Lass mich los. Seine Genitalien waren sein größtes Problem. Denn viele Frauen waren von ihm begeistert. Nur bei ihm fanden sie ihr größtes Vergnügen. Er besaß, was kein Mann haben konnte. Amazing Transplant. Lächerlicher Schund in erbärmlicher Machart. Pädagogisches Urteil, wir raten ab. In meinen Filmen Teuflische Brüste oder Ein super heißes Ding ist überhaupt kein Sex zu sehen. Trotzdem waren sie sehr erfolgreich. In beiden Filmen spielt Chesty Morgan die Hauptrolle. Liliana Wilczkowska, besser bekannt als das Busenwunder Chesty Morgan, wurde am 15. Oktober 1937 in Polen geboren. Sie ist eine Striptease-Tänzerin und Fotomodell, die gelegentlich als Schauspielerin in Erscheinung trat. Bekannt wurde sie durch Hauptrollen in Doris Wishman-Filmen. Do you know that the female breast, known to be the source of life since Eve, can be deadly? Weapons. Kritik vom katholischen Filmdienst zu Deadly Weapons aus dem Jahr 1974. Produktion, Drehbuch und Regie Doris Wishman. Deutscher Verleihtitel Teuflische Brüste. Freigegeben ab 18 Jahren. Nicht feiertagsfrei. Ein erpresserischer Gangster wird von seinen Kollegen umgebracht. Seine Geliebte, eine Stripperin mit Superbusen, macht die Mörder ausfindig und erstickt sie nacheinander zwischen ihren überdimensionalen Brüsten. Hör mal, mein Schatz. Ich habe nicht viel Zeit. Leider. Du musst noch mal weg? Ja, ich treffe mich mit jemandem. Oh, Larry, wann hört das endlich auf? Nun, nur Geduld, Baby. Ich bin deine Frau und nicht dein Dienstmädchen. Ist doch alles Unsinn, was du redest, Liebes. Typisches Frauengewäsch ist das nur. Du musst mir vertrauen, Baby. Tust du das? Ich liebe dich, Larry. Das ist das letzte Ding. Eine Mordsbombe. Versprichst du mir das? Und dann schenke ich dir Diamanten. Ich gebe dir... Ach, gib mir Liebe, Larry. Ja, lieb mich. Ich tu's, Baby. Ich tu's. Chesties Freund wird von diesen Gangstern erschossen. Sie spürt sie nacheinander auf, verführt sie und erstickt sie dann mit ihren Riesenbrüsten. Die Brüste sind der Gimmick. Ich hatte zwar Pornostar Harry Reams in dem Film, aber es gibt ja keinen Sex zu sehen. Und irgendwie musste ich die Leute ja ins Kino locken. This is the story of Crystal, who danced her way to murder. Eine ebenso abstrus bizarre wie langweilige Krimi-Erotik-Kolportage. Ohne Sinn und Verstand. Pädagogisches Urteil. Wir raten ab. See the biggest event in the history of motion pictures. Deadly Weapons. Filmkritik zu Double Agent 73 aus dem Jahr 1974. Produktion, Drehbuch und Regie Doris Wishman. Deutscher Verleihtitel Ein super heißes Ding. Freigegeben ab 18 Jahren. Nicht feiertagsfrei. Eine Agentin bekommt eine Kamera mit Selbstzerstörungsmechanismus in ihre linke Brust implantiert, die Fotos schießt, sobald sie diese entblößt. Mit ihrem monströsen Busen tötet sie der Reihe nach kaltblütig die Mitglieder eines Rauschgiftrings. Immer wenn Chesty ein Foto machen will, muss sie ihr Oberteil ausziehen und ihre Brust anheben. In der Kamera ist übrigens auch eine Bombe mit Zeitzünder installiert. Sie ist also gezwungen, ihren Geheimauftrag bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erledigen. Killer-Story von ermüdender Einfallslosigkeit und voller Sympathie für Gewalt. Die Fortsetzung zu Teuflische Brüste. Wir raten ab. I have seen both of the Chesty Morgan pictures. Yes. And there's only really, I gotta tell you, one reason that anybody wants to see a Chesty Morgan picture. And that is to see Chesty Morgan nude. And we get all these shots of Chesty Morgan with clothes on. And I just wanted to kind of quiz you about that a little bit. Well, I'm sorry you're frustrated. Teuflische Brüste und ein super heißes Ding waren absolute Renner. Aber es war nicht einfach, mit Chesty zusammenzuarbeiten. Durch meine Filme ist sie ja erst bekannt geworden. Sie lernte Fellini kennen, der sie zu den Dreharbeiten von Casanova nach Rom einlud. Chesty hat dort eine kurze Szene mit Donald Sutherland gedreht, die allerdings später rausgeschnitten wurde. Sie ist nach ihrer Filmkarriere weiter in Nachtclubs aufgetreten und hat viel Geld verdient. Tony, make love to me. Sind Softcore-Sexfilme überhaupt noch gefragt, seit Pornografie so einfach verfügbar ist? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich will einfach nur den nächsten Film fertig kriegen. Aber ehrlich gesagt glaube ich auch nicht, dass es noch einen großen Markt für Softsex gibt. Würden Sie denn auch Hardcore-Pornos drehen? Nein. Nicht, dass ich das verwerflich finden würde. Ich dachte früher auch immer, Pornos sind schrecklich. Sind sie aber gar nicht. Man wird ja nicht gezwungen, sich das anzusehen. Sagt Ihnen der Film Come With Me etwas? Nicht, dass ich wüsste. Das ist ein Pornofilm. Für mich trägt er Ihre unverwechselbare Handschrift. Wirklich? Ja. Der Stil der Inszenierung, der Schnitt, der Einsatz von Musik und denselben Archivbildern. Dass du das erkannt hast. Aber die Pornoszenen habe ich nicht gemacht. Da hat Chuck übernommen. Und ich habe so lange in der Küche gewartet. Ich bin einfach nicht in der Lage, Hardcore-Szenen zu drehen. Was drehen Sie dann in Zukunft? Ich denke nicht allzu viel über die Zukunft nach. Früher hatte ich immer mindestens 10 Filmideen im Kopf. Aber jetzt weiß ich auch nicht, was als nächstes kommt. Der Markt ändert sich ständig. Haben Sie je unter Pseudonym gearbeitet? Vielleicht. Ich kann mich nicht erinnern. Dawn Whitman oder J.J. Kendall? Ich kann mich nicht an diese Namen erinnern. Luigi Manicotale? Kenyon Wintle? Kann schon sein. Doris mag es nicht, interviewt zu werden. Das haben Sie ja sicher auch schon gemerkt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe ein paar Theorien, warum das so ist. Doris versteht nicht, dass ihre Arbeit oder gar ihr Leben irgendeinen filmhistorischen Wert hat. Deshalb hat sie auch kein Verständnis für die Fragen von Journalisten und kein Interesse, ihnen dabei zu helfen, ihre Vergangenheit oder ihre Filme zu dokumentieren. Sie glaubt einfach nicht, dass ihr Werk irgendeinen Wert hat. Wo befinden sich Ihre Filme heute? Das weiß ich auch nicht. Ich habe sie ja alle an Vertriebsfirmen verkauft. Nachdem mein Film fertig und verkauft war, hat er mich nicht mehr interessiert. Doris möchte keine Interviews geben, weil sie den Eindruck hat, dass andere Leute Wege gefunden haben, aus ihren Filmen, ihren Ideen, ihrem Namen Kapital zu schlagen. Sie ist geradezu paranoid, dass Leute ihr geistiges Eigentum wegnehmen könnten und damit Geld verdienen, ohne dass sie auch davon profitiert. Das ist bestimmt auch schon geschehen. Sie hat ihre Filme schließlich anderen verkauft, die jetzt versuchen, damit Geld zu verdienen. Genau so, wie sie es gern würde. Sicher bereut sie einige geschäftliche Entscheidungen, die sie in der Vergangenheit getätigt hat. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass irgendjemand großartig Geld mit ihren Filmen gemacht hat. Sie könnten auch wieder im Filmvertrieb arbeiten. Nicht, wenn sich das vermeiden lässt. Obwohl man da mehr Geld verdient. Vertriebe investieren ja nichts. Sie kaufen ein fertiges Produkt von mir. Bis ich meine Auslagen zurück habe, haben die in der Regel schon ordentlich verdient. Aber ich mag das Verleihgeschäft nicht. Filme machen ist eine viel größere Herausforderung. Das ist viel aufregender. Ja, und die Frauenbewegung? Bedeutet die Ihnen wirklich gar nichts? Schließlich haben Sie eine Vorbildfunktion. Was ich hier mache, kann auch jeder Mann tun. Das Geschlecht spielt dabei keine Rolle. Wer Talent hat, kann auch Filme drehen. Männer und Frauen sind da gleichberechtigt. Ich habe ehrlich gesagt andere Probleme als die Befreiung der Frau. Ich glaube, Doris fürchtet, es wäre übermäßig eitel, sich zu wünschen, eine Berühmtheit zu sein. Das widerspricht ihrem Wertesystem. Ohne das Böse zu meinen, glaube ich aber, dass Doris ein außergewöhnlich narzisstischer Mensch ist. Ihre Vorstellung von der Welt ist extrem ich-bezogen, fast wie bei einem Kind. Sie empfindet es als schmerzhaft, kränkend, nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Deshalb zieht sie es vor, nicht im Rampenlicht zu stehen, weil es ihr zu sehr wehtäte, diese Berühmtheit wieder zu verlieren. Wir haben vorhin gesagt, Sie hätten nicht viel Geld mit Ihren Filmen verdient. Ach, ich habe schon ganz gut verdient. Bis ich 72 diese eine Komödie gedreht habe. Keyholes Are for Peeping. Auch bekannt als Is There Life After Marriage? Da hat sogar Louis, mein zweiter Mann, eine kleine Rolle übernommen. Ein totaler Flop. Beinahe mein Todeskuss. Ich werde sicher nie wieder eine Komödie drehen. Das kannst du mir glauben, Kindchen. Doris tut ja so, als wenn sie Filme macht, um Geld zu verdienen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie jemals Unsummen mit ihren Filmen gemacht hat. Sie hat eine Zeit lang genug Geld verdient, um ihre Rechnungen zu zahlen und über die Runden zu kommen. Ich bin ihr als Kameramann wahrscheinlich näher gekommen als die meisten anderen. Und ich glaube, dass Doris ihre Filme vor allem aus einer künstlerischen Erfüllung heraus macht. Filme machen ist ihr Leben. Sind Sie verheiratet? Im Moment nicht. Sie leben also allein? Nein, nein. Ich lebe mit meiner Schwester Pearl und ihrer Tochter Judy in einem Apartment hier in Miami. Abgesehen von ihrer Schwester Pearl hat sie heute kaum ein Privatleben. Doris ist wie ein Maler, der ein Bild malt. Solange der Künstler mit seinem Bild zufrieden ist, ist es egal, ob es ein gutes oder ein lausiges Bild ist. Er zieht seine persönliche Befriedigung aus dem Malen des Bildes. Mit dieser Einstellung macht Doris ihre Filme. Und Doris hat noch jeden Film fertiggestellt. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist eine enorme Leistung. Haben Sie noch andere Interessen jenseits des Films? Ich schreibe schon ewig an einem Roman. Das ist mehr so ein Hobby, mit dem ich jede freie Minute verbringe. Eine wundervolle Geschichte. Sie trägt den Titel »I woke up dead«. Eines Morgens bin ich tot aufgewacht. Sie ist schwer zu beschreiben. Es geht um das Leben von vielen Menschen mit einem sehr ungewöhnlichen Ende. Sie ist auch traurig. Eine Liebesgeschichte. Natürlich mit Sex. Ich hätte nie gedacht, wie schwer es ist, Sex in einem Roman zu beschreiben. Wer weiß, ob ich den Roman jemals veröffentlichen werde. Sonst könnte ich auch einen guten Film draus machen. Aber dafür bräuchte ich ein sehr großes Budget. Wird sicher schwierig, dafür Investoren zu finden. Ich bettel nicht gerne um Geld. Wie haben Sie denn das Geld für Ihre Filme aufgetrieben? Das war stets mein eigenes Geld und das meiner Familie. Manchmal habe ich mir auch Geld von Freunden geborgt. Ich hatte einen guten Ruf. Zum Glück. Was hält Ihre Familie denn von Ihren Filmen? Sie mögen sie nicht oder sie verstehen meine Filme nicht. Doch ich kann mit ihrer Kritik gut leben. Es ist ja ein Zeichen dafür, dass ich meiner Familie wichtig bin. Sonst würden sie sich ja nicht damit auseinandersetzen. Wenn ich ihnen egal wäre, würden sie einfach nur höflich sein und sagen, meine Filme sind toll. Und was für Filme sehen Sie sich gern an? Ich gucke keine Filme und gehe nicht ins Kino. Wieso das denn nicht? Ich bin einfach zu kritisch geworden. Wenn ich mit jemandem im Kino sitze und all die Fehler sehe, oh, das ist echt nervig. Also ich bin dann nervig. Aber ich weiß selbst, ich sollte mehr Filme sehen. Neulich habe ich mir Titanic angesehen. Oh. Every night in my dreams I see. Ein schrecklicher Film. Wenn man bedenkt, wie viel Geld die hatten. Schlimm. Nein, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich hätte das besser gemacht. Und wie beurteilen Sie Ihre eigenen Filme? Naja, ich glaube, die sind gut. Wenn ich selbst nicht glauben würde, meine Filme sind ganz außerordentlich, würde ich sie ja nicht machen. Natürlich werden die Filme nicht immer genau so, wie ich sie mir vorstelle. Aber ich muss ja an mich und meine Arbeit glauben. Es ist immer wieder aufs Neue aufregend und herausfordernd. Und ich genieße, was ich tue. Und das ist die Hauptsache. Ich mag Ihre Filme. Sie sind gut. Ich kann nicht beurteilen, wie gut meine Filme wirklich sind. Ihre Filme sprudeln über vor spontaner Kreativität und sympathischer Naivität. Sie tragen Ihre unverwechselbare Handschrift. Sie sind einzigartig. Das sind Qualitäten, die man in normalen Big-Budget-Produktionen nicht mehr findet. Glaubst du das wirklich? Ja, Ihre Filme sind sehr berührend. Und es gibt immer mehr Leute da draußen, die sich an der Sterilität von großen Hollywood-Filmen stören. Diese Filme sind von großen Firmen gemacht worden. Sie haben keine Seele. Ihnen fehlt der persönliche Touch? Ja, und außerdem bewundere ich Ihren Mut, so eine Filmproduktion und alles, was damit zusammenhängt, im Alleingang zu stemmen. Wenn man das so betrachtet, das war natürlich nicht einfach. Weißt du, Kindchen, die Dinge, für die es sich zu leben lohnt, muss man sich immer erkämpfen. Mit Doris zu arbeiten war schon sehr unterhaltsam. Wenn man es als eine persönliche Art von Unterhaltung begreifen konnte, war man auch nicht frustriert. Aber wenn man es als echtes Filmemachen begriff, konnte es höllisch frustrierend sein. Manchmal frustrierten Doris und ich uns gegenseitig am Set. Ich wollte meinen Job möglichst gut machen und das ging manchmal nicht, weil Doris im Weg war und ich war ihr im Weg. Aber es war eben auch sehr unterhaltsam. Und so oft haben wir gar nicht gestritten. Du wartest die ganze Zeit darauf, dass ich dir was Spannendes erzähle, oder? Aber ich habe dir ja gesagt, dass ich nichts Besonderes zu erzählen habe. Doris ist am 10. August 2002 in Miami im Alter von 90 Jahren gestorben. Kurz nach den Dreharbeiten zu ihrem Film Dildo Heaven. Wenn ich an Doris denke, kommt mir auch immer unsere Leni Riefenstahl in den Sinn. Eigentlich waren sich die beiden sehr ähnlich. Beide waren absolute Kinobesessene. Beide machten bis ins sehr hohe Alter Filme. Beide waren sehr starke und eigensinnige Charaktere. Und beide schufen filmische Werke, die unverwechselbar sind. Klar, Leni war die böse Nazi-Regisseurin von Propagandafilmen und Doris eine jüdische Sexploitation-Königin. Aber irgendwie glaube ich, dass sie sich trotzdem gut verstanden hätten. Ich stelle mir manchmal vor, sie hätten sich einmal getroffen. Vielleicht in Lenis schönem Haus am Starnberger See. Leni hätte Doris durchs Haus geführt, ihr ihren modernen Schneideraum gezeigt, den Doris neidvoll betrachtet hätte, und anschließend zu Kaffee und Kuchen auf die Terrasse gebeten. Und dann hätten sich die beiden unterhalten. Leni in ihrem German English. Doris hätte manchmal einen jiddischen Ausdruck eingeworfen, den Leni natürlich verstanden hätte. Es wäre eine angeregte Plauderei gewesen, denn tief im Innern waren sie Schwestern. Aber vielleicht ist das auch Spinnerei. Und schließlich ist es zu dieser Begegnung auch nie gekommen. Man musste Doris einfach gern haben. Sie war diese verrückte kleine Dame, die diese abgedrehten Filme machte, die wir alle so lieben. I love making films. It's a challenge and I enjoy every second of it. Of course there are many things that happen that almost break your heart, but that's part of movie making. Ich liebe es, Filme zu machen. Es ist eine Herausforderung und ich genieße jede Sekunde davon. Natürlich passieren dabei Dinge, die einem fast das Herz brechen. Aber das gehört eben zum Filmemachen dazu. And now that I've told you all about it, if you bother me again, I'm not responsible for what I do to you. And so we will end this interview with Das gibt's nur einmal. Das kommt nicht wieder. Und danke schön. Satan Was a Lady von Jörg Buttgereit. Es sprachen Doris Gerti Honeck, Andrea Marlena Keil, Chuck Christian Brückner, Erzähler Norman Matt, Kritiker Wolfgang Kondros, Manager Jürgen May und als Erzählerin Bibiana Beglau. Beratung und Material Olaf Strecker. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistenz Luzi Kurt. Regie Jörg Buttgereit. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2019. Dramaturgie Nathalie Challis.